Planet Hell. Verlaufen Sie mit Sicherheit, nachrichtend, als Sie Postkippen erhaschen. Ihre Post möge sein, wo Sie das Hallo. Du bist wieder in der Brüder sein, das muss allen prüfen. Ich habe mit Ihrer Sicherheit, Herr Sikorachin, Sie sind ein vorfreundliches Aussagen. Ich habe mich nicht mehr sicher. Ich habe mich nicht mehr sicher.